Kundgabe 793. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.3.1939. Göttliches Lenken und Leiten. Spiritismus. Wahrheit. Wer sich bewusst dem Herrn zuwendet, ist in unmittelbarer Verbindung mit den geistigen Kräften und wird nicht zu fürchten brauchen die Einmischung unerlaubter Kräfte. Und so braucht nur der Wille, sich zu äußern, die Worte des Herrn zu empfangen, und es wird solches geschehen jederzeit. Bleibe darum im Herzen dem göttlichen Heiland treu, so bist du deiner Umgebung bald geistig enthoben und kannst geistiges Gut aufnehmen ohne Störung. Und so ergeht an dich die Aufforderung, der Stimme des Herzens zu lauschen, die dir kundtun wird, was der Vater dir zugedacht. Jedes Ereignis ist eine Zulassung von oben, doch euch nicht immer verständlich. Und doch sind so viele Gelegenheiten den Menschen geboten, um den Weg zu betreten, der allein zum Ziel führt. Wo nun ein rechtes Vertrauen alle Geschehnisse begleitet, ist auch der Zweck derer bald ersichtlich. Siehe, nicht allen ist der Weg so klar, dass sie ihn rückhaltlos beschreiten. Sie müssen hingewiesen werden, und dies kann nur geschehen durch weises Leiten und Lenken aller Schritte, die wiederum in den Augen des Menschen durch Zufälle getan werden. Bleibet ihr jedoch in der Verbindung mit dem Herrn, so werdet ihr durch ihn selbst erfahren, wie wichtig und nutzbringend es ist, euch seiner Führung rückhaltlos anzuvertrauen, wie ihr immer nur den weisheitsvollen Plan des Schöpfers erfüllt, so ihr euch nicht sträubt gegen seine Anordnungen. Ein Glied der Kette gleitet in das andere, und ihr selbst seid nur die sichtbaren Handhaben des Schöpfers. Er wirket durch euch ununterbrochen auf Erden. Er suchet die Menschenherzen zu wecken und in sein Liebeswirken einzuführen. Und so nach ist kein Schritt von euch ohne Bedacht. Und nur, der völlig abgewandt ist von Gott, entzieht sich der liebevollen Führung des göttlichen Vaters. Doch ihr, die ihr seinen Willen zu erfüllen trachtet, euch benützet der Herr, um wieder andere Seelen zu retten und so dem ewigen Licht zuzuführen. Darum nehme zur Kenntnis, dass ihr euch stets ohne Widerstreben hingeben sollt der göttlichen Führung, dass ihr euch treiben lassen sollt von der Stimme des Herzens. Achtet jeder Regung, die euch lenken will. Nehmet immer den Drang des Herzens als geistige Mahnung auf und willfahret diesem Drang. So werdet ihr stets willige Hilfskräfte sein für das unermüdliche Liebeswerk des Herrn an seinen Kindern. Und nun versuche, geistiges Gut aufzunehmen, ohne allen Widerstand, denn es gilt, Aufklärung zu geben über eine mit Irrtum durchsetzte Lehre, deren Ausgangspunkt nimmermehr die ewige Gottheit sein kann. Es ist von den Menschen so oft versucht worden, die geistige Brücke zu betreten auf spiritistischem Wege. Und dies hat immer Widerspruch hervorgerufen bei allen Gläubigen und gläubig sein wollenden Menschen, ohne jedoch sich in vollster Kenntnis zu befinden auf einem Gebiet, das ihnen bisher verhüllt war. Die geistige Not der Jetztzeit trägt wesentlich dazu bei, dass man doch in jenes Gebiet hinüberschweift, in der Erwartung irgendwelcher Hilfe von drüben. Was der Mensch unternimmt, um zur Wahrheit zu gelangen, aus purem Verlangen nach eben dieser Wahrheit, kann nimmermehr sündig sein vor Gott. Das soll zur Aufklärung jenen Menschen gesagt sein, die in allen spiritistischen Versuchen nur Unrecht und ein Vergehen gegen den göttlichen Willen sehen wollen. Die Menschen auf Erden treibt oft der innere Drang, die Wahrheit zu ergründen. Und es bieten ihnen die Lehren der Kirche nicht genügend Sicherheit. Oder auch, sie sind zu wahrheitsliebend und wahrheitshungrig, um etwas ohne Bedenken anzunehmen, was ihnen nicht zuverlässig genug dünkt. Sie wollen den Weg direkt gehen. Sie wollen gleichsam aus der Quelle schöpfen. Sie wollen auch glauben, so ihnen die Wahrheit annehmbar erscheint. Und es ist diese Wissbegierde nicht immer nur das Verlangen nach etwas Außergewöhnlichem. Es soll nicht weltlicher Zweck damit verknüpft sein, sondern lediglich der Aufklärung dienen. Und daher wird das Treiben solcher nach der Wahrheit dürstenden Menschen nimmermehr vor Gott Unrecht, das heißt Sünde sein. Wohingegen jedes gleiche Beginnen, das weltlichem Verlangen gilt, wozu auch der Verkehr mit lieben Verstorbenen gezählt werden muss, da dies gleichfalls zum irdischen Glück des Menschen beiträgt, oder wodurch der sensationelle Hunger gestillt werden soll, niemals die Zustimmung Gottes finden kann, weil, wohlgemerkt, dann ein rein geistiger Austausch, der das Erdenkind in die Wahrheit leiten soll, nicht stattfinden kann und wiederum die Verbindung vom Jenseits zur Erde nur eben zu dem Zweck zugelassen ist, dass dem Erdenkind die reine Wahrheit erschlossen werde, wenn es sich dieser Vergünstigung würdig erweist. Da nun Letzteres erste Vorbedingung ist zur geistigen Verbindung vom Jenseits zur Erde, ist schon daraus ersichtlich, dass nicht all und jeder den Verkehr mit der jenseitigen Welt anknüpfen kann. Und es muss der außerordentlichen Gefahr wegen, die sowohl dem Erdenkind als auch den noch unreifen Geistwesen jenseits dadurch droht, vor einer solchen Verbindung ernstens gewarnt werden. Daher auch die einesteils richtige Ansicht, dass Spiritismus sehr oft den Zugang zu den unteren Kräften bringt. Es soll so nach auch Abstand genommen werden von jeglicher Verbindung dieser Art, wenn nicht die nötige geistige Reife dafür vorhanden ist und der Wille, in erster Linie Gott zu dienen und zur Wahrheit zu gelangen, nicht ausschließlich Anlass zu solchem Beginnen ist. Wie verkehrt aber die Ansicht der Menschen ist, jegliche Verbindung mit der jenseitigen Welt abzuweisen, geht daraus hervor, dass alle geistigen Wesen die Macht haben, sich zu äußern, dass aber alle diese Äußerungen, ob gut oder böse, nur dann wahrgenommen werden, wenn der Mensch wahrnehmen will. Dass also immer und in jedem Fall zuerst das Einverständnis des Menschen Voraussetzung ist. Sozusagen eine gewisse Empfangswilligkeit. Und dann sich auch jedes Wesen vernehmlich äußern kann. Es geschieht dies zwar nicht immer so, dass der Mensch greifbar oder sichtbar Kunde erhält von dem geistigen Wesen, sondern es wird sich immer gedanklich auswirken. Und ebenso sind auch die Kundgebungen jenseitiger Wesen in spirituellem Kreise mehr oder weniger Übertragungen von Gedanken jener Geistwesen auf das Denken der Menschen. Es nimmt der Mensch gleichsam willig in sein Gedankengut auf, was ihm vermittelt wird. Und kann der Mensch diese Kundgaben gestalten, seinem Reifezustand entsprechend. Er wird im tiefen Wahrheitsverlangen nur in der vollsten Wahrheit unterrichtet werden, weil er durch sein Verlangen auch nur die Geister der Wahrheit anzieht oder sie gleichsam ruft zur Belehrung. Und so darf nimmermehr Anstoß genommen werden an der Entstehungsursache dieses Werkes. Es dürfen sich die Menschen nicht anmaßen zu kritisieren etwas, was Gott der Herr in seiner Weisheit selbst zugelassen hat, weil in vollster Wahrheitsliebe ein Mensch sich bittend an den Vater im Himmel wandte, um Erleuchtung, die ihm wiederum nur so erschöpfend auf diesem Wege gegeben werden konnte. Amen.